dein Land, dies Land ist mein Land. Komm, oh, der Fruchttag, bist du schöne Rheinland. Von den Sylter Dünen bis nach Berchtesgaden, dies Land ist dir vermacht. Ich habe wandert die Ziele der Ferne, hoch über mir nachts die zahllosen Sterne. Zu meinen Füßen unser deutsches Land, dies Land ist dir und mir vermacht. Dies Land ist dein Land, dies Land ist mein Land. Mumm, oh, der Bruchtag ist ein schöner Rheinland. Von den Sylter Dünen bis nach Berchtesgaden, dies Land ist dir vermacht. Zog durch die Lande, brauchte keinen Kompass, lief vom Meeresstrand auf den fernen Bergpass. Und mich umgab stets eine Stimme, die sprach: Dies Land ist dir und mir vermacht. Dies Land ist dein Land, dies Land ist mein Land. Komm, oh, der Bruchtag, bis ins schöne Rheinland. Von den Sylter Dünen bis nach Berchtesgaden, dies Land ist dir und mir vermacht. War mein Morgenrot, ich schon in den Schuh, sah ich feuchte Felder, stillen Frühlingsruh. Und die Stimme klang, wenn der Nebel schwang: Dies Land ist dir und mir vermacht. Dies Land ist dein Land, dies Land ist mein Land. Komm, oh, der Bruchtag, bis ins schöne Rheinland. Von den Sylter Dünen bis nach Berchtesgaden, dies Land ist dir und mir vermacht. Dies Land ist dein Land, dies Land ist mein Land. Vom Kap Arkona bis an Dömitzeller Strand, vom Klützerwinkel zur Penkone Insel, dies Land ist dir und mir vermacht. Dies Land ist dir und mir vermacht.